und willkommen beim Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das hier ist die 19. Folge dieses Strick-Podcasts am 8.12.2016. Die Notizen dazu findet ihr auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry unter Schwanengesang und mein Profil auf Instagram unter filamente.podcast. Hallöchen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es hat eine Weile gedauert, seitdem ich das letzte Mal von mir habe hören lassen. Ich bin in den letzten Monaten umgezogen und habe ein neues Studium angefangen und naja, jeder, der mal umgezogen hat, weiß, wie viel Zeit das kostet und ja, plötzlich war es Dezember, so schnell guckt man gar nicht. Aber ich wollte die Sache jetzt nicht irgendwie auslaufen lassen, weil es mir halt auch Spaß macht und ich gerne Podcasts höre und ich finde, wenn man was rausnimmt aus dem Topf, dann sollte man auch was dazu beitragen. Von daher habe ich mich mal wieder an mein Mikrofon gesetzt. Ich habe in der letzten Zeit schon immer wieder was gestrickt, zwar weniger als sonst, aber es sind schon ein paar Sachen fertig geworden und davon würde ich gerne heute zwei Sachen ansprechen. Nicht alle, weil ich auch nicht will, dass die Folge ewig lang wird und ich nicht denke, dass die Sachen so interessant sind, um das so wahnsinnig in die Länge zu ziehen. Das erste Projekt, von dem ich gerne sprechen würde, ist mein neuer Lieblingspulli, den ich gestrickt habe. Und zwar habe ich davon schon erzählt, das ging eine ganze Weile, dass ich gesagt habe, ich habe bei Brooklyn Tweed einen Pulli gesehen, den ich so gerne hätte, aber ich habe keine Wolle dafür, möchte keine neue Wolle kaufen und irgendwann habe ich das Ganze dann doch angeschlagen. Und von dem Pulli habe ich euch schon erzählt, das ist mein Agnieszka-Pulli, also eigentlich heißt er Agnes, aber weil ich die Anleitung nicht habe, habe ich ihn Agnieszka genannt, weil eine Freundin von mir so heißt und das heißt ja eigentlich auch nur Agnes auf Polnisch. Also dieser Agnes-Pulli ist ein weit geschnittener Pulli mit 3/4 Ärmeln und im Original hat das Ganze einen, oh Gott, wie heißt denn diese Kragenform? Naja, einen runden Kragen und ich habe eher einen flachen U-Boot-Kragen gemacht. Und mir hat an dem Pulli zum einen die Form gefallen, als auch die Farbgebung. Und zwar ist die Idee so, dass der Pulli dreigeteilt ist. Unten hat man so einen 15 cm langen Streifen, sowohl am Körper als auch auf den Ärmeln, der ist hellgrau. Dann ist das meiste vom Pulli dunkelgrau und die Passe oben ist dunkelrot. Und mir hat dieser Pulli eben sehr gefallen, allerdings war ich ein bisschen skeptisch, was die Formgebung anbelangt, weil ich immer den Eindruck hatte, für so weite Schlabberpullis müsste man 2 Meter lange schlanke Beine haben, die habe ich aber nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, Abnahmen zu stricken, die dafür sorgen, dass der Pulli immerhin um den Busen rum und um die Schulter nicht so weit sitzt, also dass noch ein bisschen Figur zu sehen ist. Weil normalerweise ist das ja so, dass man einen Schlabberpulli trägt, aber wenn dann noch die schönen langen Beine rausschauen, dann sieht man nicht so unförmig aus. Aber weil ich damit nicht dienen kann, wollte ich, dass der Pulli nicht allzu sackartig wird. Also habe ich Abnahmen gestrickt. Die Differenz beträgt 10 cm zwischen der Schulterweite und der Saumweite. Und ich glaube, der Pulli hat unten einen Umfang von 140 cm, glaube ich. Ich habe das, wie gesagt, ohne Anleitung gestrickt. Und das Garn dafür ist Holz in Samarkand und Supersoft. Und die Supersoft hat mich wirklich positiv überrascht. Das ist ja das Garn aus 100% Wolle, das auch den Ruf hat, relativ kratzig zu sein. Und ich habe das Garn schon mal verstrickt und habe es nicht gemocht. Das Projekt ist bis heute nicht fertig. Aber diese Farbe, also ich habe dunkelrot davon, die Farbe heißt Bukhara und mit der bin ich total zufrieden. Das kratzt auch überhaupt nicht. Ich war erst enttäuscht, als ich aus dem Geschäft kam, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt unglücklich, dass das Rot, das an die Schulter kommt, das kratzigere der Garne ist. Weil Samarkand sind das Hell- und das Dunkelgrau und damit hatte ich bislang keine Probleme. Ich fand das schon weich. Und wie gesagt, die Supersoft kratzt mich in dem Fall aber nicht, obwohl ich unter dem Pulli immer nur ein Trägertop anhab und kein T-Shirt. Die anderen Farben sind Ebony und Platinum. Platinum ist das Hellgrau und Ebony das Dunkelgrau. Und eigentlich denkt man bei Ebony an Schwarz, aber für mich sieht das nicht schwarz aus. Sieht für mich dunkelgrau aus. Und beim Platinum fallen diese Seidenfetzen von der Samarkand nicht so auf. Die Supersoft hat keine, aber der breite dunkelgraue Streifen ist eben mit lauter weißen Pünktchen durchsetzt von der Samarkand. Und mir ist gerade klar geworden, dass ich hier mit mir selber über Wolle spreche und meine Mitbewohnerin da ist. Und ich habe Angst, dass sie das mitbekommt und mich am Ende fragt, was ich hier jetzt eine Dreiviertelstunde mit mir selber über Wolle gesprochen habe. Aber ich hoffe einfach mal, sie hat das nicht mitbekommen oder bekommt das nicht mit. Die drei Farben. Den Pulli habe ich von unten nach oben gestrickt. Die Abschlüsse sind in Kraus rechts. Und da hätte ich ruhig noch eine Kraus rechts Rippe mehr machen können. Ich habe nur zwei gemacht, also insgesamt vier Runden Kraus rechts gestrickt. Und an den Ärmeln klappt sich das gerne mal ein bisschen um. Das ist ein bisschen nervig, aber es geht. Das nächste Mal hätte ich halt ein bisschen mehr gemacht. Was am Pulli ein wenig schwierig war, oder was heißt schwierig, bisschen mehr Konzentration und Nachdenken gebraucht hat, war die Schulterpasse. Und zwar habe ich bei der Anleitung gesehen, oder bei den Projekten der anderen Leute, dass die Schultern mit verkürzten Reihen gestrickt werden. Man kann ja die Schulterschrägen machen, indem man Maschen abkettet, wie zum Beispiel bei einer Armkugel. Oder man kann sie wie in diesem Fall mit verkürzten Reihen machen. Die Idee hat mir gut gefallen und die habe ich dann übernommen. Und ich habe das so gemacht, dass ich ein T-Shirt von mir ausgemessen habe und mir da die Steigungen angesehen habe an den Schultern, an den Ärmeln und den Schultern und das auf mein T-Shirt, auf mein Strickstück übertragen habe. Und zwar ist es nämlich so, dass der Pulli überschnittene Schultern hat. Und man kann überschnittene Schultern ja auch einfach so stricken, indem man zwei Vierecke strickt und die zusammennäht und Löcher für die Arme lässt. Dann hat man ja eigentlich auch einen Pulli und das habe ich auch schon so gemacht. Allerdings stehen die Ärmelchen, die so entstehen, dann ein bisschen ab. Das ist auch nicht unbedingt schlimm. Ich finde die Pullis, die ich so gemacht habe, in Ordnung, da war das aber auch gewollt so. Aber in dem Fall wollte ich, dass die Schultern schön anliegen und habe dann eben diese verkürzten Reihen gestrickt. Und zwar habe ich, was ich mir in meinem T-Shirt angeschaut habe, war nicht die Schulter allein, sondern eben auch die Ärmel. Denn wenn man diesen Kasten nach oben strickt, strickt man ja quasi die Ärmel mit. Und ja, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, aber wenn man ein T-Shirt vor sich legt und sich das und mit dem Finger die Schulter nachzeichnet, dann hat man ja erst dieses Schräge, dann ist man bei der Naht, wo der Ärmel eingesetzt wird und dann geht das ja so rund nach unten und hat dieses Ärmelchen. Und genau diese Form von der Schräge zum Ärmel hin, die wollte ich eben nachstricken an meinem Pulli. Und das habe ich so auch gemacht, das hat auch ziemlich gut funktioniert. Ich habe zuerst das Rückenteil gestrickt und immer wieder auf mein T-Shirt gelegt und dann geguckt, ob die Form so passt. Und dann auch das Vorderteil nach demselben Schema gestrickt, bloß eben noch mit dem Ausschnitt. Den Ausschnitt musste ich zweimal stricken, da habe ich mich das erste Mal vertan und er wurde viel zu weit, aber beim zweiten Mal hat es dann gepasst und ich bin mit dem Pulli relativ schnell fertig geworden, weil ich eben mit Nadelstärke 3,5 gestrickt habe und ich stricke inzwischen lockerer als früher, sodass ich ja eine relativ lockere Maschenprobe habe, so wie ich es gerade noch okay finde für ein Oberteil. Und dann habe ich, glaube ich, so einen Monat gebraucht. Vielleicht ein bisschen länger, weil mir zeitweise die Wolle ausgegangen ist, weil ich mich verkalkuliert habe. Aber an sich ging das echt schnell. Die Ärmel habe ich von oben mitgestrickt, also Maschen aufgehoben. Aufgehoben heißt das so? Aufgenommen aus den Armlöchern und dann einfach nach unten gestrickt. Und weil man, wenn man diesen Kasten strickt und da die überschnittenen Schultern dabei hat, musste ich nichts in Rot stricken, auch wenn ich hier rote Ärmelchen habe, die gehören noch zum Oberteil quasi. Und habe dann eben gleich den dunkelgrauen Teil gestrickt und dann den hellgrauen. Und ich muss sagen, dass ich den Pulli echt, echt gerne mag. Die Form ist ja ein bisschen so ähnlich wie der Boxy von Hori Locatelli. Und als der rauskam, hat den ja die halbe Welt gestrickt, nur ich nicht, weil ich mir gedacht habe, ich sähe in dem Pulli bestimmt schrecklich aus. Aber dieser Agnes-Pulli von Brooklyn Tweed hat mir einfach so gut gefallen, dass ich ihn einfach haben wollte. Es ging einfach nicht anders. Ich weiß nicht, was mir so gut gefallen hat. Eben einmal, dass er so lässig saß und die Farbkombi fand ich eben auch toll. Und wenn ich ihn anhab, ist das Vorderteil ein bisschen kürzer als das Hinterteil. Das war Absicht. Ich habe ja schon einige Pullis gestrickt, die verkürzte Reihen am Saum haben, damit das Vorderteil kürzer ist als das Rückenteil. Und hier entsteht das einfach dadurch, dass die Schulternaht ein bisschen nach hinten versetzt ist und der Pulli einfach weit ist. Das heißt, er liegt dann am Busen auf und dann hängt er von dort quasi vom weitesten Punkt einfach runter und liegt nicht mehr am Bauch oder an der Taille an. Ich finde das eigentlich ziemlich hübsch. Ich finde, von vorne sieht das echt nett aus. Von der Seite, ja, also sagen wir es so. Das Gute daran ist, man kann in den Pulli zum All You Can Eat gehen und man merkt nicht, und der Betrachter sieht nicht, dass man sich gerade den Bauch vollgeschlagen hat, weil man den einfach nicht sieht in dem Pulli. Der Nachteil ist, dass man, glaube ich, immer so ein bisschen so aussieht, als käme man vom All You Can Eat. Aber ich mag den Pulli echt gerne und habe ihn dauernd an und kann auch kein Peeling vermerken oder so. Vermerken, vermelden. Kein Peeling vermelden ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ja, also ist echt einer meiner Lieblingspullis. Ich mag ihn richtig gern. Ich habe auch erst überlegt, ob ich den Pulli nochmal stricke in einer anderen Farbe. Aber mir fällt keine andere Farbkombi ein, die mir so gut gefallen würde. Und ich glaube, man braucht doch nicht 5 blockgestreifte Pullis derselben Machart. Ich habe in der Galerie von Brooklyn Tweed auch gesehen, dass jemand den Agnes-Pulli in einer anderen Farbkombination gestrickt hat. Und zwar hat die Person nur 2 Farben verwendet, Creme und Dunkelgrau oder Schwarz. Und das ist eben so, dass eben über die Brust der dunkelgraue oder schwarze Streifen geht und der Rest weiß ist. Und ich finde, das sieht auf den Pullis richtig gut aus. Allerdings posiert die Person auf den Fotos immer so, dass man den Pulli gar nicht so sehen kann. Ich würde gern sehen, wie er aussieht, wenn man einfach dasteht und die Arme runterhängt. Aber sie wirft sich immer in so kunstvolle Posen, was richtig toll aussieht, wo ich aber nicht weiß, gefällt mir das jetzt nur, weil das Bild so toll ist oder gefällt mir auch wirklich der Pulli deswegen. Wird es, glaube ich, nur bei dieser Agnes bleiben. Allerdings hat mich das dann doch überzeugt, mal den Boxy anzustricken von Hori Locatelli. Das wäre jetzt eigentlich das Kapitel mit dem Titel aktuell, aber wenn wir schon dabei sind, dann kann ich ja von dem auch sprechen. Und zwar habe ich mir vor Jahren im Wollmeister Sale einen Strang Lace gekauft in der Farbe Olio Vergine. Und ich finde die Farbe richtig, richtig schön, wusste aber nie, was ich daraus machen soll. Egal, was ich daraus angestrickt habe, hat mir nicht gefallen. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, na gut, dann stricke ich halt den Boxy. Und da habe ich jetzt, glaube ich, so 20 cm, den habe ich eben vor ein paar Monaten angefangen und auch eine Weile monogam dran gestrickt, aber irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt. Ja, Olio Vergine ist eben so ein warmes Gelb, aber es ist nicht, es hat nichts von irgendwie Kükengelb oder so, sondern es ist fast schon golden. Ich finde es richtig, richtig schön. Das einzig Blöde ist, ich habe mir gedacht, naja, wenn ich in der Runde stricke und nicht alterniere, dann bekomme ich Pooling und das möchte ich echt nicht haben. Also habe ich alterniert und der Witz ist, also ich habe den Strang Lace in 2 geteilt und dann eben jede Runde mit einem anderen Knäuel gestrickt und das hat Streifen ergeben. Und irgendwann war ich unterwegs und mir ist das eine Knäuel ausgegangen, weil ich die unregelmäßig groß gemacht habe. Ich habe nämlich insgesamt 4 Knäuel, glaube ich. Und habe dann eben notgedrungen nur mit dem einen Knäuel weiter gestrickt und dann hatte ich keine Streifen mehr. Und seitdem stricke ich eben nur mit einem Knäuel und alterniere nicht mehr und habe halt unten so ein bisschen die dunkleren Streifen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich merke bei dem Pulli auch, dass ich am Anfang der Runde fester stricke als zum Ende. Das mache ich irgendwie immer, aber wenn die Runde nicht besonders groß ist, ist der Unterschied zwischen Anfang und Ende nicht so schlimm. Aber da man bei dem Pulli ja, glaube ich, knapp 400 Maschen auf der Nadel hat, sieht man schon einen Unterschied. Und ich hoffe, dass das mit dem Waschen und Spannen sich ein bisschen ausgleicht. Aber ja, bislang ist das einfach nur ein weiter 20 cm langer Schlauch und ich müsste da irgendwann mal weiter stricken. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das Ganze so wird, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich mit relativ dünnen Nadeln stricke. Eigentlich soll man ja bestimmt Nadelstärke 3,0, wenn nicht gar 3,5 nehmen. Und ich stricke mit 2,5, weil ich ja schon öfters das Garn angestrickt habe und gemerkt habe, dass das Lace bei mir mit 3,0 zu locker wird. Und jetzt ist es mir eigentlich zu fest für den Boxy, also ich hoffe, dass das sich mit dem Waschen noch sehr entspannt. Aber ich habe ja eben die Sandbank auch aus Wollmeise Lace mit Nadelstärke 3,0 gestrickt und da wurde mir das einfach zu locker. Da habe ich mir gedacht, das als Pulli würde mich nicht glücklich machen. Deswegen habe ich eben eine dünnere Nadel genommen. Und jetzt ist es ein bisschen arg fest, aber ich hoffe, mit dem Waschen wird sich das noch geben. Ich habe in der Zwischenzeit außerdem noch 2 Paar Socken und ein paar Puschen gestrickt. Die finde ich jetzt nicht so interessant, weil man über sowas einfach nicht viel sagen kann. Aber über die einen Socken möchte ich gern kurz sprechen, und zwar wegen des Garns. Ich habe nämlich dann mal gehört, dass es von Regia ein Garn geben soll, das eine besondere Kunstfaser enthält, die dafür sorgt, dass das Garn besonders temperaturausgleichend sein soll. Und das klang für mich super, weil ich nämlich für meinen Freund einen Haufen Knäule in Sockenwolle aus Baumwolle und Wolle zu Hause habe, weil ihm die Wollsocken zu warm sind. Und da kann ich es auch vergessen, irgendwie mit 6-fach Sockenwolle ihm was zu stricken, weil das ist ihm erst recht viel zu warm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das eben diese spezielle Sockenwolle ist, die nicht so für schwitzige Füße sorgt, dann kann ich ja auch mit 6-fach Socken stricken. Dann habe ich das eben gekauft. Das Garn heißt Regia Active. Nee, warum steht da jetzt Street auf meinem Zettel? Das heißt nur Regia Active. Und ich habe eben, wie gesagt, die 6-fach Version gekauft. In der Farbe Dunkelblau, die richtig, richtig schön ist. Also ich hätte am liebsten einen Pulli daraus gehabt. Aber ein Knäuel zu 50 Gramm kostet 5,50 und das wäre mir zu teuer für den Pulli, wo ich, ja, weiß nicht. Ja, wenn es 6-fach Sockenwolle ist, brauche ich bestimmt 300 Gramm. Und das wäre mir zu teuer für ein Garn, das zu 60% aus Plastik besteht. 40% davon soll diese Outlast-Faser sein, die angeblich von oder für die NASA entwickelt wurde. 20% sind die üblichen Polyamid und 40% sind Wolle. Und ich habe dann eben ganz einfache Socken daraus gestrickt. Ich glaube, ich hatte nur 64 Maschen mit Nadelstärke 2,5 und habe dann 2 Knäuel verbraucht, ein drittes hatte ich noch und das ging gerade so auf. Allerdings sind die Socken doch ein bisschen fest und ich würde das nächste Mal ja ein paar Maschen mehr nehmen und dann bräuchte man für Socken der Größe 44 locker 3 Knäuel. Ja, und wie gesagt, die Socken habe ich dann gestrickt. Das war ganz okay. Man merkt schon den Plastikanteil, besonders am Anfang, aber nach einer Weile war es dann in Ordnung. Ich fand aber, dass das Garn ein bisschen locker verzwirnt war, aber es war nicht besonders schlimm. Auf jeden Fall waren die Socken dann fertig und ich habe sie Phil gegeben und gefragt, wie er sie so findet. Und ja, also ich habe dann 5-mal nachgefragt, ob er was merkt, dass man in diesen Socken weniger stark schwitzt. Und irgendwann hat er dann gemeint so, ja, ich glaube, du hast recht, so ein bisschen weniger. Kann schon sein. Von daher würde ich sagen, dass diese Sockenwolle nicht unbedingt tut, was auf der Packung steht. Oder zumindest nicht in einem Ausmaß, der ja, dafür sorgen würde, dass ich dieses Garn bevorzugen würde im Vergleich zu herkömmlicher Sockenwolle. Aber es war mal ein Versuch wert und die Farben sind echt schön, weil ich habe ja generell den Eindruck, dass man diese Acrylgarne besonders schön einfärben kann. Ich fand, die haben immer besonders leuchtende Farben und ich spreche jetzt nicht von Neonfarben oder so, sondern einfach generell scheint das ein Material zu sein, das Farben schön annimmt und auch leuchtend wiedergeben kann. Aber ihr wisst ja alle selber, dass Acryl nicht unbedingt die beliebteste Faser ist. Und ja, damit findet sie eben nicht so viel Verwendung. Aber die Farben waren echt schön. Das heißt, keine Ahnung. Ich fand es jetzt nicht so den Reinfall. Es hat sich gelohnt, es mal auszuprobieren. Und ja, vielleicht hat ja jemand anders mehr Nutzen aus dieser Wolle und weiß nicht. Kannst ja mal ausprobieren, vielleicht findet sie jemand besser als ich. Ja, das waren dann meine fertigen Projekte, die ich vorstellen wollte. Ansonsten habe ich in der Zwischenzeit auch viel zu viele Projekte angeschlagen. Also ja, darüber kann man kaum reden, was ich alles da habe. Deswegen habe ich mir da auch nur eine Auswahl zusammengeschrieben, die ich ansprechen wollen würde. Das erste ist ein Kuschelpulli, den ich vor einer Weile angefangen habe. Und zwar bin ich ja umgezogen und in dieser neuen Wohnung war es am Anfang richtig, richtig kalt. Also ich hatte die ersten 4 Wochen auch keine Heizung, die war irgendwie kaputt und ich habe einfach nur gefroren. Und deshalb wollte ich einen richtig schönen, dicken, warmen Pulli haben. Und weil ja Alpaka das Garn sein soll, das am besten wärmt, habe ich mir dann Alpaka-Wolle bestellt, Alpaka-Garn. Und zwar ist das Garn von Drops und heißt R, und also nicht R wie der Buchstabe, sondern wie Luft auf Englisch. Ich kann nur kein gutes R aussprechen. Drops R auf jeden Fall, und es besteht zu 70% Alpaka, 23% Polyamid und 7% Wolle. Und diese 23% Polyamid sind nicht in das Garn, nicht in die Wolle kadiert oder so, sondern das ist ein Blow-Yarn, stand auf der Website. Und zwar hat man dann eben diesen Schlauch aus der Polyamidfaser und da wird die Alpaka-Wolle zusammen mit der normalen Wolle reingeblasen und die schaut dann so ein bisschen aus diesem Netz raus. Und das ergibt eine fluffige Wolle, die aber eben nicht versponnen ist und dadurch relativ leicht ist dafür, wie dick und wie wärmend sie ist. Das Air-Garn gehört zu den eher teureren Garnen von Drops. Ich kaufe ja dort hauptsächlich Wolle, weil sie so günstig ist. Und ja, es gibt auch andere Hersteller, die solche Garne haben, aber da kostet das Garn doppelt so viel. Deswegen habe ich das Garn von Drops genommen, obwohl ich mit denen eigentlich ein Problem habe. Aber da war der Geldbeutel doch der ausschlaggebende Punkt, dieses Garn zu kaufen. Und ich habe die Farbe Weinrot oder Burgund, was eben ein dunkles Rot ist. Und das Garn ist auch meliert. Zum einen dadurch, dass ja auch ein bisschen Wolle beigemischt ist und zum anderen dadurch, dass manchmal etwas von diesem Schlauch, Netzschlauch durchschaut. Aber das ist nicht negativ gemeint, es sieht nicht schlecht aus, sondern es sorgt dafür, dass das Garn meliert ist. Ja, genau. Und zu dem Garn hätte ich gerne eine Anleitung gekauft. Und zwar habe ich ein norwegisches Muster gesehen, das mir sehr gut gefallen hat. Das war ein Raglan-Pulli, bei dem der Körper im verschränkten Rippenmuster gestrickt wird und die Ärmel in glatt rechts. Und dann gibt es noch einen U-Boot-Kragen, der aber noch eine Art Rollkragen dazu hat. Ich weiß überhaupt nicht, wie das heißt, aber ja, es ist einfach ein weiter, steifer Rollkragen. Ich glaube, der wird doppelt so lang gestrickt, wie er am Ende sein muss, wenn man ihn am Ende umklappt und festnäht. Und solche Krägen mag ich total gerne. Die Anleitung hätte ich also gern gekauft. Ich muss sie dann auch verlinken, weil ich kein Norwegisch kann und die Anleitung ist auf Norwegisch und der Titel auch. Allerdings gibt es den Pulli nur in 3 Größen, S, M und L, und es stand nicht dabei, welche Größe welche Maße abdeckt. Und ich habe dann auf Ravelry nachgefragt und auf der Facebook-Seite und ich habe nirgends irgendwie eine Antwort bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich eine Anleitung kaufe und ich nichts damit machen kann, weil sie nicht meine Größe abdeckt, habe ich mir die Anleitung einfach selber überlegt. Das ist ja nicht das Ding, es ist einfach ein Raglan-Pulli von unten nach oben und ja, das kriegt man selber hin. Die beiden Ärmel habe ich schon gestrickt und ich habe pro Ärmel bloß ein Knäuel verbraucht, was mich echt wundert. Und den Körper habe ich dann auch angestrickt und ich habe da so ungefähr 25 cm und bin auch, nee, da bin ich schon im zweiten Knäuel, genau. Aber irgendwann hat mich dann die Muße verlassen für den Pulli, weil die Heizung repariert wurde in meinem Zimmer und jetzt ist mir nicht mehr kalt und jetzt brauche ich keinen dicken, warmen Pulli mehr. Wir hatten ja die letzten Tage durchaus auch Minusgrade, aber mir reichen irgendwie trotzdem meine einfädigen Pullis in Sockenwollstärke. Ich habe einmal einen doppelfädigen Pulli aus Alpaka getragen und da war mir viel zu warm. Ich hätte ihn am liebsten in der Uni ausgezogen. Von daher warte ich darauf, dass es wieder kälter wird und ich dann einen Grund habe, den Pulli fertig zu stricken und auch zu tragen aktuell. Brauche ich den einfach nicht und habe dann auch nicht den Nerv, ihn zu stricken. Ja, das ist der eine Pulli, den ich angefangen habe und an dem ich viel gestrickt habe. Auf den nächsten Pulli bin ich gestoßen, als ich einen Podcast gehört habe. Und zwar ist mein Lieblingspodcast der, den ich zuallererst gehört habe, der von Emma Nitz. Und der ist auf Englisch und die Podcasterin hat mal Modedesign studiert. Und zweimal im Jahr macht sie einen Fashion Report. Das heißt, sie schaut sich die aktuellen Moden an, also sie die Moden schauen und die Modemagazine und schreibt sich dann zusammen, was gerade modern ist und angesagt und sucht dafür passende Strickmuster raus, sodass man sich, wenn man das gehört hat, sich Sachen stricken kann, die gerade top modern sind, weil sie so auf den Laufstegen gezeigt werden. Und ein Pulli, den sie vorgestellt hat, der klang erstmal gar nicht mehr so attraktiv, weil sie gemeint hat, ja, das ist ein Pulli, den könnte man echt nur diese Saison tragen und sonst nicht. Das sei mehr so eine Art Hipster-Pulli, die halt ansonsten nicht getragen werden würde. Und die Anleitung dazu heißt Mountain Range Pullover von Natalie Nitz. Und mir hat er sofort gefallen. Ich möchte nämlich schon seit einer Weile wieder einen Einstrickmuster-Pulli stricken, aber nicht wieder mit dieser typischen Rundpasse und den Mustern, die entweder geometrisch sind oder irgendwie Landschaften darstellen oder so. Das ist jetzt total bescheuert. Merkt euch diesen Satz, ich möchte keinen Pulli stricken, der Landschaften darstellt. Genau das wollte ich nicht stricken. Und was ist dieser Mountain Range-Pulli? Ja, das Einstrickmuster stellt eine Berglandschaft dar. Mann, das war jetzt voll intelligent. Aber nee, der Unterschied dazu ist, diese traditionellen Norweger-Pullis haben ja ein sehr regelmäßiges Muster. Da geht ja das Muster immer nur so zwischen, weiß ich nicht, 10 und 15 Maschen oder so. Und das wird dann halt sehr gleichmäßig und aktuell wäre mir das einfach zu langweilig, zu regelmäßig. Und diese Gebirgskette sieht halt eigentlich eher, die ist nicht gar so stilisiert, sondern man hat für die Ärmel eine eigene Chart und für das Vorder- und das Rückenteil auch. Und das bedeutet eben, dass sich die, der Musterrapport nicht alle paar Maschen wiederholt, sondern man hat eigentlich nur zwei. Und dadurch sieht das Ganze für mich ein bisschen interessanter aus. Der Pulli wird von oben nach unten gestrickt und ist ein Raglan-Pulli, wo ich ja eigentlich immer dagegen wettere, dass ich keine Lust mehr habe auf die Raglan-Pullis von oben. Aber der Pulli hat mich echt umgehauen und das meine ich wirklich so, denn die Anleitung ist ziemlich teuer. Sie kostet, wenn man sie aus Deutschland bestellt, fast 15 Euro. Und ja, das ist für mich einfach viel Geld und den Brooklyn Tweed-Pulli, von dem ich vorhin gesprochen habe, den habe ich ja auch zum einen deshalb selber gestrickt, weil ich ein paar, oder mir die Anleitung selbst überlegt, weil ich ein paar Änderungen machen wollte, aber eben auch, weil es mir einfach zu teuer war, dafür für etwas, das ich mir auch selbst überlegen könnte. Auch wenn es sein kann, dass das Design von Brooklyn Tweed ein bisschen raffinierter ist oder so, wegen irgendwelchen Details. Auf jeden Fall habe ich dann echt mein Sparschwein geköpft und diese 15 Euro teure Anleitung gekauft und angefangen zu stricken. Und zwar habe ich mir da wieder Wolle von Holz besorgt. Und zwar war das Samarkand und Supersoft. Samarkand war die Farbe Chalk. Das ist so ein total schönes Creme. Und Supersoft war Denim, was so ein miliertes Mittelblau ist. Und dann wird eben die helle Farbe, die Schulterpasse. Die Gebirge werden dann mit der dunklen Farbe eingestrickt und der restliche Pulli ist dann auch in der dunklen Farbe. Und ich kam aber überhaupt nicht zum Einstrickmuster, weil ich angefangen habe zu stricken. Und dann, als es darum ging, das Muster anzufangen, habe ich mir meine Maschen nachgezählt und gemerkt, die Maschenzahl stimmt nicht. Es war natürlich blöd, aber ich habe mir gedacht, naja, hast wahrscheinlich einen Fehler gemacht, weil das immer passieren kann. Und man bei dem Muster auch ziemlich gut aufpassen muss, weil es mehrere Stellen gibt, an der eine Musterzeile eigentlich für 4 steht. Dann steht dann irgendwie Reihe 5 oder so, Strickreihe 1 und 2 noch 2, 3 Mal, keine Ahnung. Und da kann es natürlich sein, dass man was verschusselt und dann zu wenig Maschen hat. Da dachte mir, okay, ribbelst du, machst du nochmal. Und dann, als ich schon dabei war, habe ich mir dann gedacht, naja, kann ich eigentlich auch das Garn doppelt nehmen, denn eigentlich ist die Anleitung ja für Garn der Stärke DK geschrieben und die Supersoft und die Samarkand sind ja eher Fingering. Also habe ich das Ganze nochmal angefangen, nochmal gestrickt, nochmal an derselben Stelle gewesen und genau derselbe Fehler trat nochmal auf. Und zwar mit derselben Diskrepanz, die vorher auch aufgetreten ist. Ich hatte exakt dieselbe Maschenzahl und das kann ja wohl eher nicht Zufall sein, dass ich zweimal exakt denselben Fehler mache. Ich habe dann die Anleitung einfach mal nachgerechnet und festgestellt, es ist überhaupt kein Wunder, dass meine Maschenzahl nicht stimmt. Die Anleitung stimmt nicht. Zu dem Zeitpunkt war mir bereits ein Fehler aufgefallen in der Anleitung, den ich aber nicht so schlimm fand, weil ich einfach schon weiß, wie man solche Pulli strickt und dann konnte ich mir denken, was eigentlich gemeint war. Und da hat die Designerin auch gemeint, ja, also das tut mir leid, da habe ich mich vertan mit Copy und Paste. Aber dieser Fehler mit der Maschenzahl war schon strukturell, den konnte man nicht so einfach ausbügeln. Und das habe ich dann der Designerin mitgeteilt und habe dann auch ganz ehrlich gesagt, dass ich enttäuscht davon bin, so viel Geld für eine Anleitung zu zahlen, die einfach einen Fehler enthält, also mehrere Fehler. Zum einen diese eine Zeile da, die falsch war und dann, dass die Maschenzahl nicht hinhaut. Und habe dann darum gebeten, dass mein Geld zurückerstattet wird und dem ist die Designerin auch nachgekommen. Ja, mich hat das aus zweierlei Gründen traurig gemacht. Zum einen war die Anleitung natürlich teuer, aber das ist nicht so schlimm, weil ich mein Geld zurückbekommen habe. Blöd war es um das Garn, das ich zweimal verstrickt habe und das dann nicht mehr gut aussah und ich nicht mehr verwenden wollte. Das kam also auch weg. Da ist die Strickzeit reingefallen, zweimal eine Passe zu stricken, die nicht richtig ist. Aber was mich am meisten gestört hat, ist, dass die Designerin lauter Pullis hat, die mir gut gefallen und die ich eigentlich alle gern gestrickt hätte. Wobei alle ist übertrieben, aber mir hat vieles gut gefallen. Oh, Moment, mein Akku. Aber nachdem ich jetzt so Unglück hatte mit dieser Anleitung, habe ich keine Lust, da nochmal eine zu kaufen und dasselbe Problem nochmal zu haben. Die Designerin lässt die Pullis nämlich nicht teststricken, sondern strickt sie selbst und verkauft die fertigen Pullis und geht dann irgendwie davon aus, weil sie die eine Größe selber ein, zwei Mal gestrickt hat, stimmt die Anleitung insbesondere auch, was die anderen Größen anbelangt und dem ist halt einfach nicht so. Das bedeutet auch nicht zwingend, dass sie eine schlechte Designerin ist oder so. Es ist halt einfach, dass man selber nicht merkt, wenn man Fehler in solchen Dingen macht. Da braucht man jemanden, der drüber schaut und nicht schon diesen Automatismus im Kopf hat. Und ja, das macht sie halt aus irgendeinem Grund nicht und dann passieren halt solche Fehler. Finde ich sehr schade, weil ein paar Tage bevor ich gemerkt habe, dass es Fehler in der Anleitung gibt, habe ich nämlich auf Instagram einen anderen Pulli von ihr gesehen, der mir so super gefallen hat und habe gleich drunter geschrieben, Mensch, da hoffe ich, dass bald eine Anleitung rauskommt, der würde mir super gefallen, aber ich stricke ja aktuell noch den anderen Pulli von dir und jetzt hocke ich da und bin ein bisschen zwiegespalten. Das Problem ist nämlich nicht nur, dass diese Anleitung Fehler hatte, sondern ich habe die PDF geöffnet und war schon im ersten Augenblick ein bisschen enttäuscht. Und zwar ist es so, dass die Anleitung zweigeteilt ist und man muss sich beim Kauf entscheiden, welche Größe man haben möchte. Man bekommt also nicht alle Größen, obwohl man so viel Geld dafür zahlt, sondern nur jeweils drei oder so. Da gibt es eben die PDF mit den kleineren Größen und die mit den größeren Größen. Und ich habe mir gedacht, naja, keine Ahnung, ich werde in nächster Zeit keine 50 Kilo abnehmen, dass ich noch die XS dazu brauche. Deswegen ist das nicht so schlimm. Und diese Zweiteilung hat mir nämlich suggeriert, dass die Designerin sich so viel Mühe gegeben hat, die Größen anzupassen, dass das diese Zweiteilung rechtfertigt. Und dem war dann aber nicht so, weil wenn man die PDF aufmacht, sieht man, dass alle Größen in dem Paket, das ich habe, gleich sind, bis die Ärmel abgeteilt werden. Also die stricken alle. Die schlagen alle dieselben Maschenzahl an, die stricken die Zunahmen im selben Verhältnis, bloß die größeren Größen stricken dann eben noch 1-2 Zunahmen mehr. Und das fand ich dann ein bisschen, also das fand ich nicht professionell, zumal ich eben eine andere Erwartung hatte. Ich dachte, das sei richtig raffiniert und das war es überhaupt nicht. Und da verstehe ich auch nicht so wirklich, warum man nicht alle Größen haben kann, wenn man die 15 Euro zahlt, sondern nur einen Teil. Naja. Man merkt, ich bin nicht so furchtbar glücklich darüber. Und deswegen habe ich jetzt auch den Pulli eine Weile liegen lassen. Ich habe ihn dann schon ein drittes Mal angeschlagen und diesmal die Chart umgezeichnet. Und zwar, habe ich, ja, wie erkläre ich das jetzt? Ich habe den Pulli so angefangen, wie er in der Anleitung steht, aber dann ein bisschen anders weitergestrickt und ich habe dann einfach eine komplett andere Maschenzahl, als in der Anleitung steht, hat man ja so oder so. Und ich habe mich dafür entschieden, die Ärmelmaschen anzupassen, weil da die Chart kleiner ist und man nicht so viel ändern muss, wie für die, das Vorder- oder das Rückenteil. Und habe das eben dann umgezeichnet für die Ärmel und das Einstrickmuster angefangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, ich habe einen ziemlich großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich nicht Kästchen für Kästchen nachgestrickt, wie ich es aufgezeichnet habe, sondern immer mir ein paar fixe Punkte angeschaut und von denen links und rechts die Maschen gezählt und da dann so dann rumgestrickt. Also quasi, naja, hier ist diese eine blaue Masche und in der nächsten Reihe fängt man schon zwei Maschen vorher an, eine blaue zu stricken. Also, ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall habe ich einfach nicht ordentlich geguckt und daher einen Fehler gemacht. Und den hätte man auch nicht gut beheben können, mit, indem man Maschen hinterher einstickt oder so. Also musste ich wieder ribbeln. Aber ich fand das in dem Fall nicht so schlimm, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das Maschenbild zu fest ist. Das ist mir eigentlich noch nie passiert, als ich Einstrickmuster gestrickt habe. Allerdings habe ich ja hier die Ärmelmaschen zusammen mit den Körpermaschen auf einer Nadel und die Nadel ist einfach zu kurz. Und dadurch, dass die Maschen alle eng aufeinander gepresst waren, wurden dann eben die Spannfäden hinten nicht locker genug und dadurch wurde das Ganze zu eng und zu unelastisch und dann hatte ich zwei Gründe, um das nochmal zu machen und fand das dann nicht mehr so schlimm. Ich habe mir dann erstmal eine längere Nadel bestellt und bis die da war, habe ich den Pulli auf Seiten gelegt. Die Nadel habe ich zwar inzwischen, aber ja, den Pulli habe ich nicht mehr rausgekramt, weil ich seitdem an was anderem stricke. Und den Pulli stricke ich gerade noch, also den Mountain Range Pulli, stricke ich aus einer Wolle, die ich vorher noch nicht kannte. Und zwar ist die Firma Ullzentrum. Und das ist eine, oh Gott, ist das eine isländische Firma? Norwegisch? Finnländisch? Ja, irgendwo da oben, ich weiß es leider nicht. Eine aus Nordeuropa auf jeden Fall. Und die verkaufen Wolle, die nicht Superwash ist und eben so ein bisschen dieses Rustikalere hat. Das mag ich ja. Also diese Superwash-Merino-Wollen sind nicht so sehr meins. Manchmal mag ich das aber nicht immer. Und dieses Garn kommt in 100 Gramm Strängen und 100 Gramm kosten dann 8 Euro und ich habe insgesamt 4 gekauft. Eins in hellgrau und 3 in dunkelblau. Ich habe bislang den halben Strang hellgrau verstrickt und leider ist das ein bisschen arg unregelmäßig. Ich habe einige Stellen gehabt, die ich rausschneiden musste, weil das Garn da viel zu dick war. Das war wirklich, also eigentlich ist das eine Sportwolle. So heißt auch einfach das Garn, einfach nur Sport, dreifädig heißt, zweifädig, Sport zweifädig ist es. Und das war dann teilweise wirklich bulky oder so. Das musste ich dann einfach rausschneiden. Teilweise hat man fast schon Lace-Nadelstärke, also so glücklich darüber bin ich nicht. Allerdings habe ich die Hoffnung, dass das vielleicht nur dieser eine Strang ist und die anderen drei in Ordnung sind. Weil eigentlich finde ich das Garn ja nett und es würde mir gut gefallen. Ja, und das liegt gerade in meiner Schublade und das hole ich irgendwann wieder raus. Aber aktuell stricke ich an was anderem. Und dieses Projekt ist mir einfach reingegrätscht. Das hatte ich eigentlich nicht aktiv im Kopf. Allerdings habe ich ja vor einigen Jahren angefangen zu stricken. Und der erste Pulli, den ich stricken wollte, sollte aus schwarzer Mohairwolle werden. Und zwar ein weiter Pulli mit einem einfachen Lace-Muster, der einen weiten Ausschnitt hat, der über die Schulter geht, damit die eine Schulter eben so schulterfrei ist, so dieser typische 80er-Jahre-Style, den ich so mag. Und ja, dafür habe ich damals Garn gekauft und angefangen zu stricken. Allerdings habe ich mich komplett vertan. Ich hatte auch keine Anleitung. Warum auch immer, Ich habe damals keine Anleitungen gekauft. Ich habe, glaube ich, nur die Gratis-Anleitungen genommen, die es auf Ravelry so gab. Und ich habe einfach nichts gefunden, was ich wollte. Naja, auf jeden Fall habe ich dann vor mich hingestrickt und gemerkt, so ja, Oversize wird der Pulli schon, aber so Oversize, dass ich da dreimal reinpasse. So war das nun auch wieder nicht gemeint. Also habe ich dann einfach irgendwann abgekettet und trage den Pulli als Schlauchschal. Und ich mag den Pulli echt gern. Also ich habe ein Herz für Mohair-Wolle, weil die so schön, sie ist dünn und leicht und luftig, aber wärmt trotzdem. Und so will ich seit Jahren einfach einen lockeren Mohair-Pulli haben, in diesem 80er-Jahres-Style. Und dann war ich letztes Wochenende mit einer Freundin in einem Woll-Outlet. Und eigentlich wollte ich überhaupt nichts kaufen. Sie wollte was kaufen. Ich habe gesagt, ich komme einfach mal mit und guck, was es da so gibt, aber ich kaufe nichts. Mich hat auch nicht angesprochen, was es da hätte geben sollen. Weil ich mir die Website angeschaut habe und es war halt so typisch, naja, bisschen Lana Grossa hier, bisschen Rieger da. Nichts Besonderes. Und dann waren wir dort und ich habe überlegt, ein paar Nadeln zu kaufen und vielleicht ein Knäuel Sockenwolle. Und kurz bevor wir gehen wollten, ist mein Blick auf das Regal mit der Mohair-Wolle gefallen. Und ich habe die Farbe gesehen. Und zwar sind ja diese Mohair-Garne immer ziemlich pastellig eingefärbt. Fragt mich nicht warum. Aber ich habe schon diesen Sommer zwei Knolle Mohair gekauft für einen Pulli, den ich nie angefangen habe. Und habe dafür ein dunkles Rot gesucht. Und das kann man vergessen, dass man sowas findet bei irgendwie Drops oder Wolle Rödel oder irgendwas. Ich habe das nur bei Ito gefunden. Welche Firma noch eine relativ große Bandbreite an Farben hat, war Debbie Bliss. Aber Debbie Bliss und Ito sind ja relativ teuer. Ich glaube, da kostet ein Knäuel gerne 10 Euro mit 20 oder 25 Gramm. Ja, und auf jeden Fall waren wir in diesem Geschäft und oder in diesem Geschäft, in dieser Lagerhalle eher. Und ich habe so ein tolles Rosa gesehen. Und zwar war das nicht dieses typische pastellige Kleinmädchenrosa, sondern ein schönes, dunkles, intensives, gesättigtes Rosa. Und das musste ich sofort haben. Ich bin einfach zum Regal hin, habe die letzten drei rausgenommen, die da waren, realisiert, dass wir eigentlich schon längst hätten gehen sollen, weil die schon geschlossen hatten eigentlich. Und dann schnell darum gebeten, dass er mir noch ein viertes gibt, weil drei wohl nicht reichen würden. Und die habe ich dann schnell mitgenommen, weil es gibt ja Rabatt, ne? Wir sind dann rausgegangen aus dem Geschäft und ich habe kurz überlegt, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich gespart gegenüber dem Kauf im normalen Fachhandel? Ich habe 2,40 € gespart. Und ich musste darüber so lachen, weil ich erst vor ein paar Tagen einen Zeitungsartikel gelesen habe, der sich damit beschäftigt hat, wie man besonders zur Weihnachtszeit eben Dinge kauft, die man eigentlich nicht braucht und sonst nicht gekauft hätte, sondern nur kauft, weil da Rabatt drüber stand. Und der Artikel war ziemlich süß, ja, da war die Einleitung nämlich, dass ein Mann sich eine teure Lederjacke gekauft hat, weil da Rabatt drauf stand. Und dann hat man nach ein paar Absätzen gemerkt, dieser Mann ist eigentlich Neurologe und erforscht das Gebiet der Auswirkung eines Rabattschilds auf das Gehirn. Also, dass man da mit Glückshormonen drauf reagiert, wenn man, oder dass das Belohnungszentrum angeht, wenn man sieht, dass man etwas reduziert kaufen kann. Und dann wurde dann eben erklärt, wie diese Effekte sind. Und wie das Gehirn darauf reagiert. Und am Ende wurde dann dieser Neurologe nochmal befragt zu seinem Einkauf, weil nämlich auch seine Frau dann trocken gemeint hat, du hast schon fünf Jacken, die genauso aussehen. Wieso hast du jetzt die noch dazu gekauft? Und das Schlusswort vom Neurologen war dann, ne, also ich bin da keinem Verkaufstrick aufgesessen. Ich mag die Jacke, ich trage die gern. Die hat sich für mich gelohnt. Und ich fand das einfach total putzig und ich bin genau denselben Trick aufgesessen. Denn wären wir in einem normalen Geschäft gewesen und ich hätte das Garn gesehen, hätte ich mir gedacht, jawohl, das ist genau die Farbe, die ich mir suche, die merke ich mir. Irgendwann mal in 50 Jahren, wenn ich genug Strickzeit habe und nicht mehr 50 angefangene Projekte zu Hause, dann komme ich vielleicht und kaufe das Garn. Aber nachdem ich da so in dieser Fabrikhalle war, in der es ja angeblich rabattierte Sachen gab, habe ich überhaupt nicht nachgedacht, sondern einfach die vier Knolle genommen und eingekauft und dann gemerkt, dass ich nicht mal 3 € gespart habe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Wolle gekauft, Mohair-Wolle von Lana Grossa. Das Garn heißt Silk Hair. Und ja, es kostet, glaube ich, so im normalen Geschäft bisschen was unter 8 Euro. Und ich habe halt 60 Cent weniger gezahlt pro Knäuel. Die Lauflänge beträgt 210 Meter. Und ich stricke mit Nadelstärke 4,5. Ich glaube aber 5,0 wäre auch noch gegangen. So, und wie gesagt, soll das jetzt endlich ein Pullover werden, der ein bisschen oversized ist und mit einem V-Ausschnitt versehen ist, der dann so ein bisschen über die Schulter geht. Die Anleitung, die ich mir dazu ausgesucht habe, ist On the Beach von Isabel Krämer. Und zwar ist das ein Pulli mit V-Ausschnitt und eingestrickte Armkugel und das Ganze wird von oben gestrickt. Und eigentlich bin ich nicht so der Fan von dieser Technik, weil ich das schon mal gestrickt habe und fand, dass da die Armkugel ziemlich dreieckig wird. Das ist also keine Armkugel, sondern ein Armdreieck. Und ich glaube, dass es mir bei dem Pulli auch passiert. Ich finde, auch hier ist die Armkugel ziemlich spitz geworden und ich glaube, das liegt einfach an der Technik. Deswegen bin ich davon nicht so begeistert, aber mir hat der Ausschnitt gut gefallen. Das Doofe ist, der Pulli wird überhaupt nicht oversized. Und zwar bin ich da total doof an die Sache rangegangen. Ich habe nämlich gedacht, dadurch, dass ich ja mit diesem Garn stricke, dass man mit sehr dicken Nadeln strickt im Verhältnis, dass wenn ich da meine Größe stricke, ich eigentlich so zwei Nummern größer am Ende rausbekommen müsste und dann hätte ich ja, was ich wollte. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass On the Beach auch mit lockerer Nadelstärke gestrickt wird. Zwar mit dickerem Garn, aber dafür mit derselben Nadelstärke, ich glaube auch Nadelstärke 4,5 und derselben Maschenprobe, die ich habe. Das heißt, es kommt genau der Pulli raus, der genau meine Größe hat und nicht dieses, nicht sonderlich viel mehr Weite hat. Also ich habe den Pulli noch nicht anprobiert, ich habe ihn erst vorhin zur Runde geschlossen und dann, wenn ich die Ärmel abgeteilt habe, kann ich mal sehen, aber ich fürchte, ich werde den 80er Pulli doch nochmal stricken müssen. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil eigentlich ist dieses Rosa nicht die richtige Farbe dafür. Ich müsste dafür eigentlich dunkelrot oder schwarz nehmen. Naja, auf jeden Fall habe ich den Pulli letztes Wochenende angeschlagen und habe vorhin zur Runde geschlossen. Und ich mag das Garn wirklich sehr. Ich bin total begeistert von der Farbe. Das war genau die, die ich haben wollte. Und das Ganze ist schön fluffig und voluminös und man kann schön reingreifen und also ich bin begeistert, wenn wir den Pulli unbedingt haben. Ja, und das sind die Sachen, an denen ich gerade stricke. Das Dunkelrosa übrigens, wenn sich jemand dafür interessiert, heißt Weinrot. Fragt mich nicht warum, fragt mich nicht, welche Person dieses Garn benannt hat, aber es ist Rosa, nicht Weinrot. Aber das ist eben die Farbe, die das Ganze trägt. Also der Name, den die Farbe trägt. Farbnummer ist 98. So, und jetzt sind wir am Ende angelangt. Das waren jetzt 48 Minuten. Ich denke, das ist genug für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen zuzuhören und ihr seid wieder dabei, wenn ich das nächste Mal mein Mikrofon auspacke. Von daher, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Strickzeit und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!